欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hi Sarah, hast du den Vertrag im Fitnessstudio schon unterschrieben? Ja, gestern. Ich warte aber noch auf die Bestätigung per E-Mail. Super. Ich trainiere dort schon seit 3 Monaten regelmäßig. Ich bin mir noch unsicher, ob ich die Übungen an den Geräten richtig mache. Keine Sorge, du kannst jederzeit einen Trainer fragen. Das Training ist am Anfang anstrengend, aber es lohnt sich. Das stimmt, ich habe heute schon Muskelkater vom Probetraining. Wichtig ist, dass du dich nach dem Sport gut dehnst. Das verbessert auch deine Ausdauer. Danke für den Tipp. Die Mitgliedschaft ist zum Glück nicht zu teuer. 这段对话非常实用，我们来分析一下细节。第一句 Lukas 提到 Der Vertrag 也就是合约。 然后 Sarah 说他还在等待电子邮件的确认，他用了 Warten auf。 没错 Warten auf 是一个固定搭配的动词用法，表示等待某个对象。 接着 Lukas 提到他已经在那里规律运动3个月了。他说 seit 3 Monaten. 这里用了 seit 加上 dativ 位格，由于是复数，所以 monate 变成了 monaten. 他还提到规律地运动，用了 trainieren 以及 regelmäßig. Sarah 提到他不确定操作器材的方式是否正确，他说 ob ich die Übungen an den Geräten richtig mache. 这里使用了 ob 引导的间接问句，意思是是否，而 das Gerät 就是健身器材。 Lukas 说可以随时询问 der Trainer 也就是健身指导员，虽然一开始很 anstrengend 也就是累人费力，但很有价值。 Sarah 说他今天已经感到 Der Muskelkater? 也就是肌肉酸痛，这是运动后常见的现象。 所以 Lukas 建议运动后要好好 sich dehnen 拉伸一下，这也能增进 die Ausdauer 也就是耐力。 最后 Sarah 提到 die Mitgliedschaft 也就是会籍，幸好费用不贵。 今天的健身德语就到这里，大家下次见。